zerlegt, während ich ne Nase nehm, bequem. Wenn man jeden Tag als wäre es der letzte lebt, Knebel, Verträge, nein danke. Da bleib ich lieber arm und ein vollidrunter Junkie, denn ich will dir nie zum selbsterbauten Ruhm abgeben. Ich will einfach, dass man uns in Frieden lässt, damit wir irgendwann den Traum erleben werden. Auch wenn's nicht so weit kommt, können unsere erfahren. Immerhin noch schätzungsweise 50 Alben erben in den nächsten Jahren. Auf circa 100 weitere Ernten, weil wir wöchentlich das Kontingent vermehren. Niemals stehen bleiben, während andere im Business an den Depressionen sterben. Und was jeder daraus sieht, ist mir egal. Wie ne Nacht mit einer Slut, die mich lieb. Aber Drinks nicht bezahlt, bin als Gentleman brutal. Wenn ich merke, es wird mir wieder mal zu viel. Das ist real, kein Gerede wie das Reden von dem atomaren Krieg, den es nie gibt. Wir induzieren unseren Sound in den Kopf, der bewirkt, dass er dir von innen angehämmert wird wie eine Box. Als hätte dich ein Schlag von Achilles ausgenockt, während deine Seele übernommen stirbt. Wir übernehmen dieses Land, K zu dem A.